scheiß, ich bin Summer Jam. Lucio Loco, tun ich so, als ob du uns nicht erkennst. Auf dem Film, den ihr fahrt, haben wir das Patent. Komm, steig ein und wir drehen noch ein paar Runden im Benz. Kommt von dem Jack, sie tun mir auf Bader, auf großes Geld. So viele Laylas wollen nur mein Cash. Will weg von dem Shade, am Fokus gesetzt. Micho, Flex, bleib echt. Bleib mir bitte mit deinem Bella 5 weg. Afrikaner in dem Benzer SL. Sag mal Loco, die die Flaschen bestellt. 5er Kuba Hotel, nicht Crack am Bahnhof chill. Guck, lach auf Handlungsbild. Wieder Kaffer, Kopf, Karussell. Ziel auf deinen Kopf, volles Magazin. Lucio from the block, ich hab Appetit. Summer Jam, Lucio Loco, tu nicht so, als ob du uns nicht erkennst. Auf dem Film, den ihr fahrt, haben wir das Patent. Komm, steig ein und wir drehen noch ein paar Runden im Benz. Summer Jam, Lucio Loco, wir sind echt. Das ist der Modus, wenn wir posen, dann für Fotos. Paramani, Fluss ist absoluter Fokus. Wow, schau, was jetzt geworden ist aus mir. Okay. Jeden Tag. Fly so wie Emirates, nicht nur die Kette ist Heavyweight, Lederjacke so wie Renegade, mische den Tonic mit Tangerade. Fuck den Muscle Lago, das ist nur ne Warnung. Ziggy Jackson kommt mit Lucky Luciano, multikriminelle Power Moves. Diesen Weg hab ich mir ausgesucht. Bis du weißt, wie ich heiß, ich bin Summer Jam. Lucio Loco, tu nicht so, als ob du uns nicht.